Vernichtung der Vielfalt. Übertrieben? Man könnte einwenden, ja, solche Entstellungen und denunzierenden Konnotationen sind beklagenswert, aber es gibt doch nun mal einen wahren Kern des Schamanismus. Das würde aber verkennen, was hier wirklich geschieht. Formulieren wir es einmal salopp. Hier wird aus einer Mücke ein Elefant gemacht, der dazu benutzt wird, den realen Elefanten zum Verschwinden zu bringen. Beginnen wir mit der Verwendung des Wortes Schaman, das bei den Tungusisch sprechenden Evenken in Gebrauch war. Trotz jeder Menge Forschungsarbeit ist die eigentliche Herkunft und Bedeutung unklar. Der Begriff könnte einheimischen Ursprungs sein, schreibt der Ethnologe Klaus E. Müller. Das heißt, aus der Wurzel Sa, denken, wissen, begreifen, abgeleitet, ebenso gut aber auch entlehnt, also fremder Herkunft sein. Es kursieren durchaus abenteuerliche Theorien, die Abstammung aus dem buddhistischen Indien inklusive. In jedem Fall war der Terminus für religiöse Spezialisten männlichen wie weiblichen Geschlechts gebräuchlich. Schaman wäre aber sicher nicht das Wort gewesen, das die große Mehrheit der indigenen Völker Sibiriens in diesem Kontext benutzt hätte, schreibt der Historiker Ronald Hutton. Unter den turksprachigen Völkern sei der entsprechende Terminus Kam gewesen. Unter den Samojedisch sprechenden Tadibai. Unter den Jakuten Oyun. Unter den Boyaten Bö. Unter den Koryaken Enenalan und so weiter. Und bei allen Völkern unterschieden sich die jeweiligen Praktiken stark. Wieso hat dann ausgerechnet Schaman Karriere gemacht? Dem Historiker André A. Znamensky zufolge, der mit bedeutenden Arbeiten zur Kulturgeschichte des Schamanismus hervorgetreten ist, könnte das daran liegen, dass die Evenken als Rentiernomaden im Gegensatz zu anderen Gruppen in weiten Teilen Sibiriens anzutreffen waren. Mehr noch.